Kapitel 3 Übung A21 Sehenswürdigkeiten in München. Hören Sie die Dialoge und ergänzen Sie die Angaben. Pinakothek der Moderne. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Wann hat das Museum geöffnet? Von 10 bis 17 Uhr. Am Freitag bis 20 Uhr. Also von 10 bis 17 Uhr und freitags von 10 bis 20 Uhr? Donnerstag und Freitag bis 20 Uhr. Am Montag haben wir geschlossen. Und wie viel kostet eine Eintrittskarte? Die Tageskarte kostet 9 Euro. Eine Schüler- und Studentenkarte 5 Euro. Am Sonntag kostet die Karte nur 1 Euro. Dankeschön. Auf Wiederhören. Kartoffelmuseum? Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Wann hat das Museum geöffnet? Wir haben nur Freitag und Samstag geöffnet. Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 17 Uhr. Nur Freitag und Samstag? Ja. Und wie viel kostet eine Eintrittskarte? Nichts. Der Eintritt ist frei. Und wo genau ist das Kartoffelmuseum? Grafinger Straße 2. Danke sehr. Auf Wiederhören.